Die südkoreanische Bevölkerung schätzt Genossen Kim Jong-il hoch. Der Kritiker für politische Frage Moon Mu-jong meinte, ohne die Songun-Politik vom hervorragenden Heerführer von Baekdu Kim Jong-il, der mit der Waffe die Würde und Souveränität der Nation und den Frieden und die Sicherheit des Landes zuverlässig verteidigt habe, seien der Stolz und Ruhm der Sonnennation von heute undenkbar. Die Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten wie Literatur Yu Song-jin und Mitglied der Gesellschaft für richtiges Verstehen über den Norden Kim Jin-su sagten, dass Kim Jong-il sein ganzes Leben lang das Volk als den Himmel betrachtet hatte und mit ihm zusammen war. Weiter hoben sie hervor, dass der aufopferungsvolle Einsatz von Kim Jong-il, der durch die in der Geschichte beispiellosen Vorortanleitungen eine wunderschöne Welt für das Volk errichtet habe, von Generation zu Generation weiter überliefert werde. Die südkoreanischen Internetmedien teilten mit, dass die Songun-Revolution von Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un glänzend fortgesetzt werde und schätzten Genossen Kim Jong-un hoch.